music in the air, good vibrations everywhere, sharing all the good sounds on your radio. Orchestra. 21:16 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Jetzt machen wir ganz kurz erstmal verkehrsmäßig was, Hitradio Ohr. Einfach. einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Und zwar von Orbit-Sammler Alexander Kart. Achtung auf der B3 Ortsdorfer Rännchen. Eine Ölspur. Feuerwehr ist vor Ort. Und vorher kam eine Meldung vom Martin Rosa. Haslach alte B33. Einen Unfall mit 4 Autos. In Höhe Haslach beim Ford Autohaus. Einer mächtig zugeschlagen, ne? Danke, dass du uns eingeladen hast. Was ist das nächste, Kumpel? Eine Löwenland-Safari? Ne, ich will dir ein bisschen helfen. Du bist schon so arm dran, oder? Sieh mich an. Du siehst meine Frau und meine Kinder und du sagst zu dir, da ist ein Mann, der fürchtet sich vor gar nichts. Spaß und heiße Flirts. Das ist Sommerurlaub total. Thank you. ich glaube, heute bin ich am Freestyle-Trip, Nachtschwimmer. L. Wir haben jetzt gleich Werbung und dann später wird sich was rauskristallisieren. Ich bin gerade in einer heißen Diskussion mit meinem Freund L. Über Heimarbeit, Hausarbeit und alles, was man zu Hause machen kann, ne, Al? Genau da haben wir, was falsch läuft in diesem Land. Wir sind zu sehr abhängig von anderen geworden. Was ist aus dem guten Do-it-yourself-Geist geworden? In unserem Schlafzimmer ist er noch am Leben. Wir unterbrechen diese Sendung und steigern damit die dramatische Spannung. Man kann eben nicht alles haben. Doch, alles. Bloß nicht langweilig. Wir liegen am Strand. Der Arsch ist braun gebrannt. Und Tequila ist dabei. Wilde Sauferei, ja, wir liegen am Strand. Die Zähne voller Sand und abends wird's dann richtig geil. Die und wir rufen Hallo nach Schwerber. Sultan, que espiro. Die blonde Elke berichtet ihrer Freundin, ich habe heute einen Schwangerschaftstest gemacht. Und? Hast du ihn bestanden? Naja. Oder was ist der Unterschied zwischen einer Blondine und einem Joghurt? Ganz klar, Joghurt hat Kultur. Oh, bin wieder böse. Das sind meine platzenden Trommelfälle. Wenn Sie glauben, hier sei alles Banane. Vergiss es, bei uns ist nämlich alles. Ey, voll perverf, ey, normal. Oh Mann. Natürlich haben wir in dieser Stunde wieder ein Gewinnspiel, ganz klar. Robert Miles und Nelly Furtado, nicht schlecht, hä? Spezialremix für Nachtschwärmer. Aber Grüße per Mail auf studio@hitradio-ohr.de. Hi Charlie und Tim Wimmer, sag mal, kannst du Houdini? Das muss ich suchen. Spiel wäre echt super. Grüße alle Nachtschwärmer und natürlich diesen ganzen Charlie-Fanclub. Aus Tuttlingen, DJ Detra. Ja, Gott, geil. Da haben wir ein... Hallo, ihr zwei Nachtschwärmer. Der Andi aus Ettlingen-Spessart. Er grüßt den Marc Freinhagen, Rebecca Sattler, Matthias Sattler, Susanne Sattler. Gruß Andi Schwamberger. Ja, was haben wir denn jetzt hier? Maybe I didn't love you. Die Studiokatze. Die Studiokatze ist mir gerade quer über das Ding gelaufen hier. So, das hätten wir. Und weg von der Fernbedienung, gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Frage: Wer hat die pfiffigsten Fahrräder, Motorroller und Motorräder? Na? Ich war in Vietnam. Da gab's keine Räder. Hä? Naja, die schönsten und besten Räder hat natürlich Zweirad-Knoderer. Richtig! Pfiffige Räder kauft man bei Zweirad-Knoderer in Lahr-Mietersheim, Breisgaustraße. www.zweiradknoderer.de. Europas größtes Erlebnis- und Einkaufsparadies für Schmuck, Uhren und Accessoires feiert Geburtstag. Die Schmuckwelten Pforzheim. Über 1 Million begeisterte Besucher in 5 Jahren. Gehen Sie in 11 großen Themenbereichen der Schmuckerlebniswelt auf Entdeckungsreise. Weltweit einzigartig. Die Schmuckwelten Pforzheim. Faszination erleben. Schmuckwelten.de. Aufgepasst, jetzt wird's feucht auf der Poolparty im FKK-Club Lanzelot. Die heißeste und beste Poolparty des Jahres. Mit Live-Musik, Comedy, Show prickelnd in Verlosungen und natürlich jede Menge heiße Badenixen. Poolparty im FKK-Club Lanzelot am 31. Juli 19 Uhr in Offenburg-Elgersweier, Industriestraße. Mehr Infos unter fkk-lanzelot.de. 28 Sexy t'attendent tous les jours au Club Lancelot. Offenburg, zone industrielle Elgersweier. Sur internet clublancelot.de. Du hast den richtigen, ich sag dir, du hast absolut den richtigen, wirklich den richtigen Sender eingestellt. Schlecht, he? Blondie, The Doors sind da drauf. Ja, wir haben 22.24 Uhr und ich rufe ins Radioland. Hallo nach Schwärmer. Hallo mein Freund Al. Es ist Zeit für den Bandi-Schlachtruf. Ja! Es ist wieder soweit. Zeit für Spaß und Spannung. Ein Gewinnspiel. Genau, jetzt kommt unser nächstes Gewinnspiel. Aufgepasst. Action und ich möchte wissen, wie heißt die Gruppe? Fassbaren. Sagen Sie später nur nicht. Wir hätten Sie nicht gewarnt. Schnell. Hart. Und verdammt. Stimmung, Party. Jetzt habe ich die Stefanie. Woher ist die Stefanie bitte? Aus Rheinchen. Aus Rheinchen. Stefanie, wie heißt die Gruppe? Katze, Ruder, Spatzen. Leider nicht. Tschüss. Die Katze, Ruder, Spatzen sind es nicht. Ruft an 0781 504 3311. Jetzt habe ich die Claudia aus Oberkirch. Hallo Claudia. Hallo. Ja, lass hören. Was meinst du? Die Klostertaler. Leider nicht, Claudia. Tschüss. Ich lasse es so lange laufen, bis wir es raus haben, Nachtschwärmer. Ruft an! Wie heißt diese Gruppe? Das ist die Frage. Jetzt geht's weiter. Nächster Kandidat. Ich grüße den Sebastian aus Sebastian! Hallo. Ja, hallo, das sind die Zillertaler mit dem Zillertaler Hochzeitsmarsch. Das ist der Zillertaler Hochzeitsmarsch in die Zillertaler. Genau, das ist richtig, Sebastian. Du hast gewonnen. Bravo, bravo, bravo. Bleib bitte dran. Super. Ganz toll. Zillertaler Schürzenjäger, alles klar, danke. Übrigens bei den Preisen verschicken war ich ein bisschen hinten dran. Das läuft diese Woche, geht gegen alles raus, glaube ich. Song, hä? 22:34 Uhr. Immer freitags von 21 bis 1 Uhr ist der liebe Charlie 2000 hier bei Hit Radio Ohr. Und auch einer ist noch dabei. Leider, muss ich schon sagen. Er, hä? Liegt es an mir oder riecht es hier wirklich nach Schweißfüßen und Billig-Deo? gerade schon, das ist ein Top-Song aus den 90ern. Den hatte ich damals von Platte aufgenommen, das hört man richtig noch. Aber das ist echt live, hä? Musik am Lagerfeuer, es knistert. Nailing on Kane, Beach Ball. Yeah, let's go to the beach. Metallica, 22:41. Beach Ball aus den 90ern. Oh, ich habe da noch was gefunden. Hat aber ein paar Takte, ist ein paar Takte schneller. Aber auch Knaller aus den 90ern. Aus der guten alten Techno-Zeit. Ja? Al, bist wieder gereizt, ha? Hey, du rotes Monster! Gegen dich ist der weiße Hai ein Zierfisch. Jetzt hat es mit seiner Frau, ha? Männer sind solche Idioten. Und ich hab ihren König geheiratet. I feel great! Jeden Freitag, 21 Uhr. Heiß, heißer, mega heiß. Zeit lang, ein paar Jahre lang, war das Kult nach Schwimmer. River's Nature hier. Al, gefällt's dir? Das ist doch toll, ha? Was hältst du davon, wenn ich dir ein Schild um den Hals hänge? Ich bin ein Langweiler. Yeah. sie kennt und wer sie mitgemacht hat. Gänsehaut nach Schwärmer. Wir kommen gleich wieder mit unserem Jugendprogramm. Ich bin ein Trinker, weil mein Vater Schuhverkäufer ist. Familienfreundlich, lecker und das rund um die Uhr. Die Schwarzwaldstuben im Eurorastpark. Genießen Sie herzhafte Speisen, unsere Themen- und Brunchbuffets. Und für Ihre Party beliefern wir Sie mit unserem Catering-Service. Ihr Restaurant Schwarzwaldstuben im Eurorastpark in Aachen, direkt am Autobahnzubringer. Never near toxic, I can rock the block around the clock, non-stop is out. David Guetta wieder mal dabei, ha? 22.57 Uhr und es sind Grüße gekommen, ein Mail zum Beispiel vom CB-Funker Tilo CB Barracuda aus Rust. Hallo Charlie, muss mich mal auch wieder melden. Er sitzt jeden Freitag am Rechner und beschallt die Nachbarschaft. Wow, geil. Grüße alle CB-Funker, besonders den Tommy CD Alpha Will, der diese Woche operiert wurde, wünsche Ihnen eine gute Besserung. Grüße alle Nachtschwärmer und schönes Wochenende. Danke ebenfalls. Es gibt schon wieder. Hä? Das regst du mich wieder auf. Rat mal, was heute im Schulladen war. Ja, du hast deine Kunden wieder mal gepürt. Womit oder? Kann ich dienen? Ich will, dass sie mir mein Geld zurückgeben. Die Schuhe, die sie mir verkauft haben, sind für mich genauso nutzlos wie ein Kamm für sie. Einmal habe ich sie getragen und sie sind sofort an der Seite geplatzt. Wenn ich Ihnen das erklären darf, das ist wie bei einem Aufzug. Es gibt eine 2 Tonnen Gewichtsbeschränkung dafür. Was halten Sie davon, wenn ich die Sohle direkt an Ihre Füße nagle? Ja, also wirklich, so kann man doch keine Kunden behandeln. Erl, bitte. Knote. Hol mir die heißen Scheiben aus. Ins Radioland hinaus. Hallo Nachtschwärmer. Ja, sind Sie bereit für ein kleines Spielchen? Aber sicher. Das ist schlimm. Werden wir uns verspäten? Rechnen Sie mit dem Schlimmsten. Das Spiel beginnt. Attention, we start the countdown. 10, 9. Und es werden 8, 3 Interpreten gesucht 7, aus dem Zusammenschnitt, der jetzt 5, über 10 Minuten 4, geht. Also wartet ab. 3, 3 kennt 2, ihr bestimmt, 1. Nachtschwärmer. Ladies and Gentlemen. The show is about to begin. We'll be right back. ist ein Model und sie sieht gut aus. Ich nehme sie heute gerne mit zu mir nach Haus. Sie wird so kühl, an sie kommt niemand ran. Doch vor der Kamera, da zeigt sie, was sie kann. Das ist unser Gewinnspiel nach Schwemme. Hört zu, drei Interpreten braucht man aus diesem Zusammenschnitt, der jetzt hier in den nächsten 10 Minuten kommt. Oh, yeah! Yes! Nach 1 5 0 4 33 11. Drei Interpreten werden gesucht aus diesem Zusammenschnitt. Wer sie hat, kann gewinnen. Eine 80er Mix-CD oder zur Auswahl eine aktuelle Haus-CD-Mix oder ein Hip-Hop-Mix. Hey! 17 immer noch Gewinnspiel läuft hier. Das haben schon einige angerufen. Leute, probiert's doch weiter. Drei Interpreten werden gesucht, die da laufen. Egal welche, die ihr gehört habt jetzt. Oder der nächste, vielleicht wisst ihr den. Eins, so, drei. Zwei Songs in diesem Gewinnspiel. Und nach schon mal, ich mache es jede Woche das gleiche eigentlich mit dem Schuhverkäufer. So immer gegen Mitternacht hin hat er seine 5-6 Bier gezischt. Dann wird er mutig, hä? Al, bist du wieder mutig, oder? Charlie, wenn du weiter so frech bist, dann wird hier bald der Bandi-Kampf. Nein, Al, jetzt nicht. Bandi! Der macht mich doch fertig. Und alle, die sich noch zugeschaltet haben. Hallo Nachtschwärmer. Der Kerl, Al, was ist? Ich muss mich aus dem Schuhgeschäft zurückziehen, um dich zu managen. Du musst mich managen? Nein, bleib du in deinem Geschäft. Das würde mir gerade noch fehlen, ne? Das wäre die neueste Nachricht, ja? Nein, nicht die Nachrichten. Was denn? Schuhnachrichten. Ach was? Schuhnachrichten ist das offizielle Mitteilungsblatt der gesamten Schuhbranche. Ja. Und das Tittenmagazin. Jetzt reicht er. Sag schon mal, wir gehen in die Werbung. So, das hätten wir. Weg von der Fernbedienung, gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. Ich sitze hier und warte nur auf den Charlie. Die Tür geht auf. Ist Charlies Frau. Wie immer blau. Und und so blau. So, mach schon mal meine Termine. Samstag, 7. August. MSC Typhoon 76/87, Postleitzahl Rheinstetten. Das ist also meine Anfangszeit. Vor 100 Jahren habe ich da mal angefangen. Tierische Revival-Geschichte ist das. Aber kein Revival ist das in Appenweier am 18. September. Schwarzwaldhalle. Da ist jedes Alter eingeladen. Und am 23. Oktober in Neuried-Altenheim auch in der Herbert-Adam-Halle. Ja, lass ihn mal ran. Kelly, lass mich mal ran. DJ Rockhound ist auch unterwegs am Freitag, den 30. Juli auf der Nature One liegt er da auf in Castellón. Und ich weiß, da fahren viele hin, jedes Jahr eigentlich. Ist der Wahnsinn dort. 31.07. DJ Rockhound in der Event Arena in Stendal. Meine Live on Tour. Ich kann es nicht oft genug sagen, besucht mich auf der Homepage auf meiner charlie2000.de. Und da kommt ihr auf die Fanseite und da gibt es die Sendungen nachträglich runterzuladen. Und auf meiner Seite, da könnt ihr, glaube ich, 20, 30 Videos sehen aus früheren Veranstaltungen, aus früheren Radiostudios. Ich habe ja radiomäßig eine kleine Vergangenheit. Angefangen hatte das damals mit einem Piratensender im Elsass. Euro Radio Powerplay. Alles klar. Volle Power, hey, hey, volle Power. Hey. Volle Power. Volle Power, hey, hey, volle Power. Sorry for this. This is the remix. This is the remix. Neustart. Senorita, Senorita, Freestyle um 23.31 Uhr. Sag schon mal, ich habe hier kleine technische Probleme. Merkt ihr es auch? Es wird immer leiser. Was machen wir denn da? Du lässt hier die Finger weg, Al, das ist besser so. Aber ich rufe jetzt mal den Frank und den Dieter. Da muss irgendwas am Mischpult sein, oder? Was meint ihr? Mach schon mal, ihr müsst ja mal ein bisschen lauter machen jetzt, weil ich hier das Signal wegnehmen muss. Mach mal ein bisschen lauter. Ihr müsst es bei euch lauter machen, ne? Ja. Frank, Dieter, da unten. Schau mal da unten. Ja. Noch lauter, Nachtschwärmer. Macht lauter. Macht lauter. Ja. Noch lauter machen, Nachtschwärmer. Moment. Hier, dieses Kabel noch. Moment, dieses Kabel ist hier in diese... Und neue Lautsprecher bekommen Sie bei der Firma... Knerz und Knispel geht. I like the love and I like the peaceful. I wish everyone I know could stand in the hard life. I hold a hand, I walk with the teacher. We welcome in the morning, singing together. Can you feel the love that's in my heart? Can you see the flame we got to start? Burning like a beacon in the night. Oh, welcome to home. I know we learned to live together here in a hard life. Stand in the dark, oh, oh, and I'll light a candle. And then we'll dance in the moonlight until the sun rises. Can you feel the love that's in my heart? Can you see the flame we got to start? Burning like a beacon in the night. Oh, welcome to our life. Welcome to the Hardlight. Welcome, Nachtschwärmer. Besondere Wünsche. Der Micha grüßt die Susi mit diesem Titel. I remember radio. DJ exclusive. Exclusive. Shut the hell up. This. One more time. The bounce is unser letztes Gewinnspiel für heute, Nachtschwärmer. Back. The bounce is back. 0781 504 3311. Das ist die heißeste Nummer. Ist es schon soweit? Und es ist eine Filmmelodie, beziehungsweise ein abklatschte Ton sozusagen. Aber er kennt das sofort. Eine Serie aus den 70ern, 60ern. Komm mit ins Abenteuer. Wie hieß die? glaube, es gab über 10 Filme in dieser Serie. Wer kann es mir sagen? Zu Beginn gibt es eine Mix-CD aus den 80ern oder eine House-CD oder Hip-Hop. Mix-CD zur Auswahl. Genau 12:30. Und bitte immer wieder probieren nach Schwemmer, weil wir haben nur unseren Praktikanten, nur einer da am Telefon. Und der schwitzt schon. Ja, wie hießen die Filme oder so ähnlich? Ist ja absoluter Kult, oder? Lex Balker, Pierre Brice, Ralf Wolter. Terence Hill war auch dabei, da ist er daraus hervorgegangen. Jetzt bin ich gespannt. Hier geht's ab. Hier passiert's. Action. Probably the best beer in music. Coming up. Jetzt wollen wir mal ein geflecktes Saxophon einsetzen. Und da ist Lou Reed nicht weit. Die zu sehen, Vega ist auch noch da dabei, gemixt von Ben Liebrand. Oh, York City's the place where they said he'd be. Take a walk on the wild side. I said, hey, Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets. Looking for soul food and a place to eat. Apollo, should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. So, jetzt habe ich den Sascha aus Bärental. Hallo Sascha, grüß dich. Hi Charlie, hallo Nachbarn. Ja, und das ist nicht das Bärental, das ich gemeint habe, irgendwo da bei Freiburg, sondern bei Tuttlingen. Richtig, und jetzt grüß dich der ganze Charlie 2000 Club Tuttlingen. Dankeschön, wunderbar. So, und jetzt weißt du die Lösung? Richtig, ist ja klar, das war Old Shatterhand Winnetou. Genau! Der Mix-CD für dich. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Mach's gut. Spitze. Hey, wir haben einen Gewinner. Gratuliere. 1, 2, 3, 4. Musik. Tschüss, Nachtschwärmer. Der war super. Because I can do it in the mix. Und wie immer volles Programm. Es ist Zeit abzuheben.